Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit K-Ho. Yeah. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K-Hole. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. Thank you. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K.O. We'll be right back.

Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit K-Ho. Dream on. Share something with you. Do you know that everything you ever experience only ever happens inside of yourself? That everything you can see or hear or touch only becomes real because of you? Just think about that for a moment. It's beautiful, isn't it? Bye. Sputnik Heimspiel.